Oh yeah. Oh yeah, we are on air. Oh yeah, der erste Magic Man ist da, hallo. Schönen guten Abend. Genau rechtzeitig, die Runde geht gerade los, grüß dich. Und der zweite, Servus, schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, der Stream hat ein bisschen Qualität. Also, ich habe das vorhin mal so vage angetestet. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, aber ich glaube, so sollte funktionieren. Oder was sagt ihr? Ich denke, ich bin gut zu hören. Das Bild sollte gehen. Perfekt, ja, danke. Ja, ist ein bisschen Latenz drin, wenn ich rede, glaube ich, ich weiß nicht, 5 oder 10 Sekunden, ich bin mir nicht ganz sicher, gibt es so eine Latenz. Oh yeah, das liest sich gut. Ich habe so ein bisschen schlechte Frame-Times, wenn ich PUBG spiele. Normalerweise spiele ich das ziemlich gut und ich brauche aber diesen Flow. Also wenn man das weiter forcieren will, braucht man wahrscheinlich mal so einen Streaming-Rechner bei PUBG. Ich weiß nicht, wie das bei Battlefield 3 ist, das spiele ich auch gerne. Aber ich habe gedacht, das ist bestimmt entspannt. Eine schöne Runde zocken. Ihr seid dabei. Können wir uns ein bisschen unterhalten. Ich habe ja logischerweise keine Pflaume im Haus. Dementsprechend habe ich hier auch keine Vorhänge an den Fenstern. Es blendet so ein bisschen von der Seite, aber die Sonne verschwindet gleich dahinter am Baum. Und dann, ich habe hier Feldrandlage. Und dann wird das wieder, bin ich ein bisschen weniger geblendet. Oh yeah, und es geht schon los. Zack, zack, zack. Ja, hier bei mir im Stream seid ihr auf jeden Fall besser aufgehoben als irgendwo auf Party. Mit einer Flasche Bier in der Hand. Für sowas haben wir keine Zeit. Und zockt ihr auch irgendwelche Spiele oder eher nicht so? Ja, auf jeden Fall, es kostet nur. Im schlimmsten Fall dein Leben. Oh, noch einer. Hallo Amex 88. Guten Abend. Ja, das stimmt schon. Also ich finde auch, es kommt auf den Content an, aber am Ende des Tages will man ja auch so ein bisschen. Oh, Kimi trinkt. Am Ende will man den Leuten ja auch ein bisschen Qualität bieten. Ne? Aber ich finde auch, der Content ist eigentlich wichtiger. Das hier mal ja auch nur so für mich so ein bisschen. Weil ich dachte, es ist vielleicht ein bisschen, wenn ich hier nur so sitze vom Stream. So habe ich wenigstens nebenbei noch ein bisschen was zum Daddeln. Ja, ich bin gerade mit Kimmer noch eine Runde um den See hier bei uns gegangen. Ich glaube gar nicht, was da los ist. Da sitzen die ganzen Küken im Alter von 18 bis 25, ist ja jetzt hier verlängertes Wochenende. Und die eine ruft, hast du was zu trinken bekommen? Ja, eine Flasche Osborne. Oh yeah. Viel Spaß, ihr Flau. Tag auch. Hallo, Matthias. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche es nicht. Also ich hatte kurz überlegt, mir noch ein Sofa zu kaufen, aber die Story dahinter ist ja, ich habe mich ja Ende letzten Jahres, oder beziehungsweise ich habe ja mich schon vorher innerlich getrennt von meiner Freundin damals, also letztes Jahr. Und dann habe ich mir schon 4 Monate was gesucht, wo ich hinziehen kann. Und das war gar nicht so einfach, weil ich sage mal, als Sklave, der von der Plantage flüchtet, ist bei den Damen nicht sonderlich willkommen. Und die meisten, wenn man sich was mieten will, ich wollte jetzt nichts kaufen, sind immer Damen dabei. Also die Frau des Mannes, logischerweise des Mannes, also des Vermieters oder auch die Vermieterin. Und wenn man denen dann erzählt, ja, die fragen, warum möchten sie denn mieten oder warum wollen sie hier einziehen? Ja, ich trenne mich von meiner Freundin. Dann rutscht man erstmal in der Prioritätenliste von denen nach ganz unten. Also egal wie viel Geld man dann hat, dann ist man nicht mehr so gefragt bei den Damen. Es ist tatsächlich so. Den Sklaven auf der Flucht will quasi keiner haben. Und ich habe keine... Oh yeah, hi Krischer. Ich habe kein Sofa und keine Vorhänge, weil ich habe hier einen befristeten Mietvertrag. Also ich bin am 1.12.2019 hier eingezogen und mein Mietvertrag ist befristet bis zum Dezember 2021. Und dann muss ich quasi wieder raus. Und alles, was ich jetzt hier an Ballast um mich herum versammle, wie Sofa, Vorhänge und so weiter, muss ich dann tragen. Reintragen, raustragen, einlagern. Ich habe ja keine Ahnung, was ich mache. Kann auch sein, dass ich danach auf Vanlife gehe und kaufe mir einen Fiat Ducato Camper oder kaufe mir einen T6 California oder T5 California. Das sind auch so Überlegungen, sodass ich den Winter hier gar nicht in Deutschland verbringen muss mehr. Ja, also wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass mein Weg so sein wird. Und durch die Lehren, die ich dadurch gefressen habe, ist natürlich Besitz über eine gewisse Kante rüber, also mehr zu viel Besitz, dann einfach auch nur eine Belastung. Ne? Ja, das ist die Antwort darauf. Kann man mich gut hören, wenn ich rede? Ich denke ja. Ne? Ich habe den Pegel vom Mic mal ein bisschen hochgesetzt. Nee, der Kauf von Möbeln lohnt sich wirklich nicht. Das ist, wie gesagt, auch für einen Mann alleine. Man ist völlig entspannt. Man merkt erstmal, wie wenig man wirklich so braucht. Also wenn ich jetzt an meine Ex denke, die würde sich hier überhaupt nicht wohlfühlen. Über den ganzen Tag würde die überlegen, was man hier in diese Bude stellen muss, damit man hier leben kann. Und ich bin super happy. Ich habe mir ein 2 Meter mal 2 Meter Bett gekauft. Natürlich im Schlafzimmer habe ich so einen Verdunklungsvorhang und in der Küche auch, weil es ist Straßenseite da. Und da will man natürlich nicht, dass die Leute hier reinschauen können. Aber sonst, diesen ganzen Schigi brauche ich alles nicht mehr. Weil wie gesagt, ich komme aus dem Bett, mache mein Ding. Hier sitze ich zum Arbeiten, hier sitze ich zum Streamen, hier sitze ich zum Videos machen. Hier sitze ich zum, wenn ich mal eine Serie gucke oder einen Film. Also alles findet hier an diesem PC statt. Ich wüsste gar nicht, was ich da auf dem Sofa sollte. Also wenn ich jetzt zwangsläufig noch so ein Bluepiller wäre, der sich da ewig eine alte klar machen will, klar, dann brauchst du wieder alles. Kimbi? Oh, Rollbär. Er rollt sich. Feiner Bär. Ja, dann brauchst du natürlich wieder plötzlich alles, weil dann muss man ja die Damen pleasen, aber nichts liegt mir ferner, als das zu tun. Und ja. Also auch wenn ich mir mal hier eine Frau reinhole, dann nimmt die das so, wie das ist. Das Bett ist da vorne, kann sich hinlegen. So, was will sie mehr? Wenn sie mir irgendwas erzählen will, dann kann sie gleich wieder rausgehen. Also ich will überhaupt nichts mehr hören. Ich bin aus dem Alter raus. Ich habe sie seitdem nicht wieder gesehen, die Dame, muss ich sagen. Das Mädel. Aber ich denke, die wird mich noch grüßen. Aber ich habe ihr das ja ganz nett drüber gemacht. Ich wollte sie ja jetzt nicht kränken oder so. Das war jetzt nicht meine Absicht, aber ich habe auch keinen Bock, mit ihr Zeit zu verbringen. Also ich weiß nicht, was ich mit ihr machen soll. Aber wie gesagt, durch meinen Lebensweg, den ich jetzt quasi so eingeschlagen habe, bin ich jetzt quasi frei. Ne? Und diese Freiheit ist wirklich genial. Also ich bin nicht mehr in der Lage, also keine Frau kann mich mehr festzecken, dass ich da irgendwie mit ihr ein Beet pflege oder so ein dummen Fug. Also ich bin wirklich durch mit der Nummer. Von meiner Seite gibt es kein Gesimpel mehr. Höchstens Gepimpe, also wie ich gesagt habe, wenn da ein Mädel da irgendwie in meinen Kreis will, kann sie da rein, aber dafür muss sie was auf den Tisch legen. Also sie muss performen. Die kann nicht einfach nur noch da sein und mir ihre Pflaume anbieten, das reicht beim besten Willen nicht mehr. Also aus dem Alter sind wir raus. Läuft das Bild eigentlich flüssig, wenn ich hier so lang laufe? Nee, Lihun, am Anfang ist das ja auch so. Am Ende des Tages ist es ja auch so. Ein Mann braucht wirklich nichts. Du brauchst deinen Sport, du brauchst deine Gesundheit, deine gesunde Ernährung, viel Schlaf. So. Du brauchst einen Stack Money für deine Freiheit und am Ende des Tages ist es das. Also Männer sind ja wirklich zufriedene Wesen. Kein Ruckler. Oh ja, yeah, cool. Bei mir ist das ja jetzt auch so, ich habe mich gestern mit einer langjährigen Freundin unterhalten. Das war auch hochinteressant. Und wir kennen uns schon so lange und deswegen weiß sie quasi, wie ich ticke. Und ich habe sie dann mal gefragt, ob sie, weil sie argumentiert auch immer so ein bisschen durch so eine vernebelte Linse quasi. Das ist ja bei denen so üblich. Und ich habe sie dann mal gefragt, ob sie überhaupt eine glückliche Frau kennt. Und sie kennt ja viele Frauen. Und dann sagt sie, naja, hin und her, naja, so richtig glücklich sind die alle nicht. Bis auf ein einziges Paar würde sie wohl angeblich kennen. Und das glaube ich auch erst, wenn ich es gesehen habe. Aber so sagt sie, und sonst kennt sie halt keinen, sie kennt tatsächlich keine weitere Frau, bis auf die Frau aus diesem Paar, was sie da meinte, die glücklich ist. Und sonst hat sie hat mir tatsächlich recht gegeben, dass sie keine zufriedene Frau kennt. Das ist schon krass. Also keine glückliche Frau, finde ich heftig. Und da braucht man auch gar nicht angreifen, das deckt sich genau mit meinen Erfahrungen, also da braucht man gar keinen Hebel ansetzen. Wenn schon eine Frau bestätigt, dass sie keine zufriedene Frau kennt, ja. Ich kenne so viele zufriedene Männer. Ist doch gar kein Problem, wir Männer sind zufriedene Wesen. Kann einen netten Stream mit euch machen, ein bisschen PUBG spielen, gerade war ich mit Kimbi draußen in der Sonne, ist doch wunderbar. Morgen fahre ich zur Mecklenburger Seenplatte. Was halte ich von Fight Club? Das ist eine gute Frage. Ich habe ihn gesehen, aber es ist schon so lange her. Also was ich ja krass finde, ist, wo er diesen Medizinstudenten oder was der da so Medizinstudent ist, oder wo er den motiviert, dass er jetzt in 6 Monaten guckt und wenn er dann nicht seine Träume verfolgt, dann kommt er wieder und ja, exitet ihn quasi aus seinem Leben. Das fand ich, war eine krasse Szene, an die kann ich mich auch erinnern. Ich müsste es nochmal gucken. Ich kann mich nur noch so vage bei Fight Club so an so ein paar Nuancen erinnern. Auch so an die Beschreibung, dass es darum geht, wie er sich seine Bude einrichtet und dass das ja dann auch langweilig wird. Und es ist es ja auch. Also ich habe das ja auch durch mit meiner Freundin, meiner Ex-Freundin. Die ist ja quasi... Ich loote wie Schraut, auf jeden Fall. Hahaha, Dummi, grüß dich. Ja, ich habe das ja auch durch. Also ich konnte meine Ex auch nicht zufriedenstellen. Also ich konnte machen, ich konnte Geld verdienen, wie ich wollte. Ich konnte kaufen, was ich wollte. Ihre Zufriedenheit hält dann immer so, na, über eine Woche. Dann hat sie das nächste Problem. Dann findet sie ein neues Problem. Sie hat quasi immer so eine Schubkarre mit neuen Problemen, die sie dir vor die Füße kippt. Dann hast du mühsam 3 davon weggeschaufelt und schon kommt sie mit der nächsten Schubkarre, sind wieder 9 Probleme drin. Nicht zu lösen. Ich muss es mal gesehen haben, sage ich mal. Und jetzt, wo ich es wirklich so am eigenen Leib gesehen habe, will ich da nicht mehr bei. Welcher Film bei mir halt einen krassen Eindruck hinterlassen hat, war halt, als ich Matrix das erste Mal gesehen habe. Wo er dann in diesem Behälter da erwacht. Also das fand ich das erste Mal. Den Effekt kann man leider nicht wiederholen, wenn man den Film das zweite Mal sieht. Aber als ich das erste Mal gesehen habe, das war heftig. Also das war ein krasser Moment. Das hat mir auch, glaube ich, kein Film mal wieder verabreicht, so ein shocking Moment, dass man da so vorsitzt und damit hat man überhaupt nicht gerechnet quasi. Ich muss mal kurz gucken, wo der große Bär ist. Ja, so sehe ich das halt auch. Es muss halt alles irgendwie einen Nutzen haben. Ich habe hier eine nagelneue, top eingerichtete Küche drin. Also meine Vermieter wollten ursprünglich, dass ich eine Küche kaufe und ich sage, ja, das ist doch dummes Zeug. Ich kaufe jetzt eine Küche für 2 Jahre und dann baue ich die wieder aus. Und dann haben die jetzt noch eine Küche eingebaut. Nagelneue Küche drin. Schöne Sache. Ja, Matrix ist der perfekte Film zum Aufwachen, auf jeden Fall. Aber ich fand auch In Time richtig heftig. Weiß ich nicht, ob ihr den gesehen habt. Da haben die hier auf dem Unterarm, haben die hier ihre Uhr laufen quasi und das ist die Zeit. Wenn sie arbeiten, dann kriegen sie mehr Zeit. Wenn sie Kaffee kaufen, müssen sie halt mit 3 Minuten zum Beispiel bezahlen. Und wenn die Zeit abläuft, bleibt das, also wenn die Zeit auf Null angekommen ist, bleibt das Herz stehen. So, das fand ich auch krass. Und die Reichen haben halt quasi unendlich Zeit und die Armen, die laufen zum Bus und um nochmal kurz ein bisschen Zeit zu kriegen, um vom Tag zu Tag zu, also von einem Tag in den nächsten zu leben. Und das, den Film, der ist auch heftig. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, kann ich euch den auch empfehlen. Das ist auch ein guter Film zum Wachwerden, auf jeden Fall. So, und Charlie spiele ich das nicht. So, jetzt muss ich mal langsam los hier. Dann machen wir es mal anders. Smoke habe ich noch, nehme ich noch den Nate mit. Und da hinten habe ich einen Buggy, perfekt. In Time heißt der Film. In Time. Also wie in der Zeit. In Time. Ich glaube, es ist mit Justin Timberlake. Bin mir aber auch nicht mehr sicher. Musst du mal googeln. Ich glaube, es ist sogar mit Justin Timberlake. Und er spielt die Rolle sogar richtig gut. Also der Film ist auch beeindruckend. In Time, genau. Ja, richtig. Joker war auch krass, aber finster, ne? Also wirklich finster. Dahin, okay. Ja, 18 Zuschauer, Leute, schön, dass ihr da seid. Auch richtig krass ist der Film, wenn ihr euch für Geld interessiert, ist The Big Short. Das ist auch, das spiegelt so die Finanzkrise 2007, 8, 9 da und es geht darum. Das beruht auch irgendwie auf wahren Begebenheiten. Das ist ja quasi das, was sich jetzt hier gerade mit der aktuellen Krise so ein bisschen wiederholt. Ähnliche Art und Weise. Also wenn man sich für sowas interessiert, kann ich den Film also auch auf jeden Fall empfehlen. Thank you. Ja, ich merke gerade, um PUBG vernünftig spielen zu können, brauche ich wahrscheinlich noch einen Streaming-Rechner. Also ich habe es hier ein bisschen ruckelig. Nee, ich hatte auf dem Kanal schon mal Videos. Ich habe schon mal ein bisschen gestreamt. Aber nicht wirklich. Also wie viele Abonnenten hatte ich da? 140 Abonnenten, glaube ich. Also dann habe ich dem Kanal einen neuen Sinn gegeben quasi. So dass es auch Sinn macht. Und das ist ja jetzt, das ist ja eine krasse Entwicklung, muss ich sagen. Also dank euch. Ich hab gestaunt. Also es ist wirklich krass, also danke, ne, für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse daran. Aber das sind ja halt genau unsere Themen, ne, diese Männerthemen, die eigentlich jeden Mann interessieren sollten. Das ist gute Ohren. Ich habe in eine gute Soundkarte investiert mit, da kommt der nächste. Geht doch. Trotz der rückliegenden FPS kriege ich das hin. Schon der nächste im Visier. Nee, Freundchen. Da ist der nächste. Wie ihr oben links wahrscheinlich sehen könnt, ich habe schon auf 100 FPS runtergeregelt. Ja, Amex, ich kaufe Optionsscheine quasi, also gehebelte Produkte. Das war jetzt, ich glaube, 20. März war so der Stichtag, da waren die Börsen noch richtig auf den Tiefpunkt. Oh yeah, der nächste bitte. Ihr merkt, ich habe das schon mal gemacht. ja, also es macht Sinn. Also es ist auch gefährlich, aber es macht auch Sinn, in Aktien zu investieren. Macht quasi sowieso Sinn zu investieren, also in Gold, in Aktien. Aber du musst es erstmal ein bisschen beobachten. Also du, wenn du dich für sowas interessierst. Oh ja, der nächste bitte. Für sowas interessierst, kann ich gerne mal ein Video zu machen, beziehungsweise gibt es ja auch schon genug Content zu, also würde ich dir empfehlen, aber auf jeden Fall den Markt lange zu beobachten, bis du der Meinung bist, okay, ich verstehe jetzt, was hier los ist, oder was heißt ich verstehe, ich habe das jetzt lange genug beobachtet, ich erkenne gewisse Zusammenhänge für mich selbst und dann investiere auch erstmal nur ein bisschen, was so in deinen Rahmen passt. Nicht mehr als 10% von deinem Cash. Und später, wenn du dann meinst, also Krisen sind immer große Chancen, muss man dazu sehen. Also wenn das, was wir jetzt gerade hatten, der DAX oder der Dow Jones jetzt 25-30% einbricht, dann kannst du davon ausgehen, dass die Zentralbanken wieder frisches Geld drucken und dann geht die Börse wieder hoch. Siehst du ja jetzt, ist der DAX schon wieder nur noch 11% im Minus im Vergleich zum Jahresanfang. Und wenn du da jetzt richtig gehebelte Produkte gekauft hast, hättest du jetzt 50.000 Euro an der richtigen Stelle reingeschoben, wärst du mit 500.000 rausgegangen. Aber ich muss gestehen, die Eier hatte ich auch nicht. Also ich habe jetzt kleine vierstellige Beträge Gewinn gemacht. Ich habe ein paar Optionsscheine, drei Scheine Gewinn gemacht, mit dem anderen fünf. Und die sind super gelaufen, aber ich habe halt so wenig gemacht, quasi, weil ich die dicken Eier nicht hatte, da jetzt einfach mal 30.000 Euro reinzulegen. Muss ich gestehen, so. Dann hätte man jetzt einen richtigen Reibach machen können. Ja, der Ton ist leise. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, aber das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht lösen können. Aber trotzdem danke. Oh. Reiz den Gegner nur noch. Hey, bleib stehen. Drei Kills schon, dann mache ich wohl nochmal so ein Dinner. Wäre ja schön. Oh, der hat den Shit. Okay, alright. Dann muss ich erstmal das hier. Deswegen ist er nicht umgefallen. Er hat eine Dreier-Weste gehabt. Kimbi-Bär? Kimbi, das ist nix. Hallo. Wenn er bellt, wird's laut, ne? Großer Bär. Beruhigen Sie sich. Kimbi? Hier auch rein hier. Kimba ist jetzt 7. Ich bin auch extra vor dem Stream mit ihm nochmal rausgegangen, damit er eigentlich entspannt chillig ist. Also gegen 10:30 ist er das nächste Mal fällig. Oh, da ist ja der nächste. Ich glaube, ich war hier. Ja, ja, ja, schießt du mal. Ja, Kimba ist jetzt 7, also ich habe ihn, ja, ja, Kimba ist ein Rüde. Ein echter. Ich habe ihn von klein auf, also er ist am 2.4.2013 geboren. Ja, die Zeit vergeht so schnell. Wir haben ihn geholt, er war so ein kleiner Tropfen. So, konntest du auf eine Hand legen quasi. Und jetzt ist er so ein großer Bär. Boah, wieso stelle ich mich denn da so hin, Leute? Ja, es ist schon jetzt hier ein Männerhaushalt bei uns. Vor 2 Tagen waren wir auch im Wald, da war da eine kleine Hündin. Die hat sich gleich auf den Rücken gelegt, als sie Kimba gesehen hat. Ich sag ja, so einen Eindruck hinterlässt er, sag ich, so der Besitzerin. So langsam umgucke, dann ist es bei mir so ruckelig. Wenn ich so schnell gucke, dann geht's, aber. Geht trotzdem. Es wäre ja krass, wenn ich gleich im ersten Stream die Runde noch holen könnte. Aber ich will nicht zu viel versprechen. Das ist PUBG. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Geht auch schnell mal in die andere Richtung. Ich wollte es eigentlich nicht zeigen, aber ich zeige euch das mal kurz. Vielleicht wird es hier eingeblendet. Seht ihr da oben die Stunden? Hier. Da. Ich bin quasi ein Spieler der ersten Stunde. Deswegen ist es auch ein Grund, warum ich keine Zeit mehr habe. Ja, so kann's gehen. Aber immerhin, 5 Kills, Top 10. Ja, hat doch Spaß gemacht. Tja, und Männer, fahrt ihr noch in Urlaub dieses Jahr? Habt ihr irgendwas geplant? Also ich fand es ja erschreckend. Also ich wollte jetzt Anfang des Jahres nicht in Urlaub, aber ich fand es erschreckend, dass man das auf einmal nicht mehr kann. Also da hat man erstmal gemerkt, finde ich, wie heftig dieser Freiheits-, also dieser gefühlte Freiheitsentzug ist. Ich wollte zwar gar nicht weg, aber nicht mehr weg zu können, fand ich schon, das fand ich erschreckend, also wie schnell das dann geht. So nach dem Motto, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten und auf einmal kommst du hier gar nicht mehr raus. Also das fand ich schon ein bisschen krass. Ich kannte das bisher immer so, solange du Geld hast. Also eigentlich ist das Limit, ob du reisen kannst oder nicht, eigentlich nur dein Kontostand. Und wenn du dann Geld hast und kannst trotzdem nicht mehr weg, also das fand ich schon erschreckend. Ich hoffe, dass dieser Hokuspokus bald vorbei ist. Wo ist überhaupt der große Bär? Da liegt er in der Ecke hinten. Große Nase. Ja, ich verstehe unter Urlaub auch nur noch quasi meine Optimalvorstellung ist auch nur noch mit so einem Camper-Auto, das so mobil ist, ein T5, T6 oder so ein Ducato-Größe. Wirklich irgendwo, wo ich alleine chillen kann mit dem Hund. Also ich habe auch keinen Bock mehr irgendwie. Ich will eine Alleinlage quasi. Ich will ein bisschen planschen, Buch lesen, chillen. Ein Video hochladen mit dem Laptop, so das geht ja heute ziemlich gut mit dem Handy. Also klassisch Hotelurlaub. Habe ich auch keinen Bock drauf. Aber ich mag halt Wasser. Warm und Wasser. Also da unten beispielsweise französische Südküste, da ist es ja so, das ist ein wunderbares Klima. Ich war letztes Jahr mal da, wir haben wirklich 28, 29 Grad. In der Sonne kriegst du einen Sonnenbrand, aber wenn du im Schatten sitzt, ist es einfach angenehm fresh. Und hier, das ist hier bei 19 Grad schon schwül hier bei uns im Wald. Südwestfrankreich, muss ich kurz überlegen. Ja, links. Ja, cool. Wichtig ist, dass Süd dabei ist. Ne? Ich war gestaunt, auch als ich letztes Jahr da unten war. Französischen Südküste, da in dieser Côte d'Azur. So, Cannes, das ist ein bisschen snobby, da. Das ist so ein bisschen abgespaced, sag ich mal. Da geht es viel um diesen ganzen Schwachsinn, diese ganzen Einkaufsmeilen, dieses ganze Gucci, Louis Vuitton, irgendein Schal für 1500 Euro. Das ist dann genau das Richtige für einen schönen Simp, wenn man seine Einkaufsmeierkamera für die Karte durchzieht. Ja, das glaube ich auch. Da kommen viele gerade auf diesen Gedanken und ich habe ja meinen Camper quasi auch noch nicht gekauft. Und die Preise sind ja wirklich krass. Also die Nachfrage ist so hoch, anscheinend. Und wir gucken, wie sich das jetzt verhält. Ich habe noch ein altes Auto und die Regierung beschließt ja jetzt irgendwie nach Pfingsten, ob es so eine Umwelt, so eine Prämie gibt. Ich sage jetzt dieses blöde Wort nicht mit diesem Virus, weil das ist irgendwie nicht so erwünscht. Kann sein, dass ich hier in die Zensur laufe, das will ich nicht. Aber da mag es jetzt eine Autoprämie für geben, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und ja, da Da bin ich gespannt. Also wenn ich mir jetzt, wenn VW da jetzt irgendwas Krasses raushaut, dass ich da meinen alten MX-5 in Zahlung gebe, kriege dann nochmal eine schöne, weiß nicht, 5.000 vom Staat und dann nochmal eine schöne VW-Prämie. Ich habe ja damals bei VW gearbeitet und die haben damals beim Touareg, das war so richtig krass, da haben sie 2.500 € Prämie vom Staat für die alte Karre, die noch einen Wert in der Kiste Bier hat. Dann hast du noch 10.000 € im Fall direkt VW-Prämie bekommen, also VW-Umweltprämie. Dann hast du noch 14% Händlerrabatt bekommen. Also da kam schon richtig was zusammen. Und in Summe hat das natürlich den Preis dann gewaltig gedrückt. Ne? Das war so hochinteressant damals und gespannt, wie das dieses Mal wird. Also für den Kunden ist das auf jeden Fall dann ein Paradies. Da kann man einen richtigen Schnapper machen. Wir haben ja hier bei uns auch ein Autohaus, VW Audi Autohaus. Da habe ich jetzt heute Morgen durch Zufall bei YouTube gesehen, den Autohausbesitzer. Carla ist das Autohaus. Und dann habe ich den Besitzer gesehen, der war ganz traurig. So von wegen, aktuell verkaufen die wirklich, die Nachfrage nach neuen Autos ist null. Also die Dinger stehen da, das interessiert sich keiner dafür. Und dadurch, dass die Regierung jetzt quasi gesagt hat, wir wollen beraten, ob es so eine Prämie gibt, kauft ja jetzt erst recht keiner ein Auto, weil ja jetzt alle warten, was da beschlossen wird. Weil keiner will ja jetzt ein Auto kaufen und am Ende hat er dann 10.000 zu viel bezahlt, weil er dann zwei Wochen später halt diese Prämien kriegen würde. Und damit haben sie ja eigentlich das jetzt noch mehr eingefroren. Ist ja klar, die Leute zögern ja jetzt noch mehr. Und der Mann, der hat wohl mehrere Autohäuser und der sah ganz traurig aus mit seiner lustigen bunten Brille da. Ja, und sagt, er hat im Monat 210.000 € Standkosten. Also dadurch, dass der so viele Autos stehen hat, 25 € pro Tag Standkosten kostet ein Auto, weil die sind ja auch bei der Bank finanziert. Ja, 210.000 € jeden Monat und es fließt nichts ab vom Hofe, da würde mir aber auch der Kackstift gehen, wenn ich da der Chef wäre. Bin ich froh, dass ich nicht der Chef bin, quasi. Manchmal ist es besser, nicht der Chef zu sein. Dann bist du weiter weg vom Herzinfarkt. Ja, wie gesagt, mit der Prämie kann man wohl den einen oder anderen Schnapper machen. Die Autos stehen ja noch und nöcher bei den Händlern rum. Gut, ist ja auch klar, wenn die Leute jetzt krisenbedingt Angst um ihren Arbeitsplatz haben, dann hat man ja ganz andere Sorgen, als jetzt zu sagen, jetzt gönne ich mir noch ein neues Auto. Dann reicht der alte Golf 4 halt auch noch. Ne? Und für uns Red Pill Männer, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt gar nicht mehr, wenn man jetzt sagt, ich brauche keine Bestätigung mehr von Frauen, das juckt mir alles gar nicht mehr, dann geht es ja beim Auto wirklich nur noch um den Nutzen. In mir schlägt ja so ein bisschen so ein Autoherz. Ich bin ja gelernter Automobilkaufmann und dann ist man ja so ein bisschen autoverrückt quasi. Ich bin halt begeisterungsfähig für das Produkt, aber ich werde halt langsam auch ein bisschen kälter, als ich sage, okay, der Nutzen steht dann doch im Vordergrund. Das kostet ja auch alles eine Menge Geld, dieser Spaß. Ne? Ja, ja, klar, Systemgegner. Mit der Einstellung findest du auch was Neues, aber das ist ja nicht die Einstellung des normalen Bluepillers. Der geht ja in seiner Angst erstmal auf. Ich habe da auch keine Sorgen. Also es ist quasi, mich kannst du überall hinstellen und dann kann ich arbeiten. Also ich war ja letztes Jahr, habe ich ja gesagt, war ich ja unten an der Côte d'Azur. Ja, ich habe meine Ausbildung bei DEU. DEU Lanos, ja. Ich habe meine Ausbildung zum Automobilkaufmann den ersten Monat, bevor ich den Betrieb gewechselt habe, weil der Chef ein Alkoholiker war, ein richtiger Verrückter, habe ich bei DEU angefangen. DEU ist ja dann Chevrolet geworden. Ich weiß, was ein DEU Lanos ist, ja. Definitiv weiß ich. Ich kenne die Schüssel. Opel Kadett. Ja, was ich sagen wollte, ich war ja da unten an der Côte d'Azur. Und dann bin ich, ich wollte eigentlich bis Barcelona fahren, aber das war mir dann doch alles zu weit. Ich wollte nicht alles nur im Auto verbringen. Ich habe wirklich die Tour mit dem Auto gemacht da unten. Das war also eigentlich ziemlich cool. Und was wollte ich was erzählen? Ach so, dann bin ich bis Marseille runtergefahren. Und Marseille ist krass. Also da diese ganzen riesen Hochhäuser, die da haben. Richtig breite, wie so Legebatterien für Hühner. Also wirklich erschreckend. Ich möchte es nicht übertreiben, aber da wohnen bestimmt 500 Menschen in einem so einem riesen Viech, was sie da stehen hatten. Und also da verstehe ich gar nicht, warum die Leute sich in so einem Ding da so irgendwas mieten, um dann da zu arbeiten. Und da habe ich gesagt, ey, lieber Boote putzen in Monaco als Geschäftsführer in Marseille. Also da würde ich lieber da in der Sonne bei den Millionären die Boote putzen. Vielleicht schieben sie mir nochmal ein 50er Trinkgeld zu. Hast du mehr Lebensqualität. Bevor du da in diesen Menschenmassenhaltungsblöcken da unterwegs bist, scheint zwar die Sonne ist warm, aber immer nur Schatten, weil die Häuser so hoch sind. Also das war überhaupt nicht meins. Ja, vor allem Deulanos ist gefährlich. Amex. Wenn du da einen Unfall machst, die knittern richtig zusammen wie so eine Cola-Dose. Aber fahren tun die auch, ne? Ja, es ist auch voll, also muss man sagen. Aber es gibt noch so das ein oder andere Eckchen, da kann man sich hinsetzen. Gut, ich hatte jetzt kein Boot oder so. Die ein Boot hatten, die konnten natürlich ganz besondere Plätze anfahren. Konnte ich dann nur so von oben von der Straße sehen, was sie da für kleine Lagunen angefahren haben mit den Booten. Also das war schon cool. Ja, Berlin ist krass. Berlin ist wirklich, da würde ich auch nicht wohnen wollen, wenn du mich dafür bezahlst quasi. Ich habe meinen Kumpel zum Flughafen gebracht. Da war ich das erste Mal in Berlin. Da war ich 23 oder so. Und dann haben wir in Berlin, das ist ja riesig da, 200 Kilometer in der Nacht in Berlin gemacht. Also wir mussten im Hotel pennen, weil sein Flug erst am nächsten Tag ging. Und ich wollte dann auch noch da bleiben. Und dann sind wir da nachts rumgefahren und haben uns Berlin angeguckt. Also das ist ja riesengroß, ne? Das ist ja Wahnsinn. Also 200 Kilometer, wenn man hier aus Hannover kommt, dagegen ist Hannover ja ein Dorf quasi. Also man ist ja auch froh, wenn man da wieder raus ist. Und da ist ja nie Ruhe. Da ist ja immer alles in Bewegung. Das ist ja richtig heftig. Das ist nicht hier wie bei uns. Hier nachts klappst du hier die Bordsteine hoch. Da geht es immer weiter. Da wird immer irgendwas gemacht. Da stehen immer zwei Männer im Kofferraum, die sich irgendwas übergeben und so. Also das ist schon. Das ist halt Berlin. Ne? So, wo muss ich jetzt hin? Es wird hier oben irgendwo zu Ende gehen. Ja, das ist so. Aber die Hannoveraner hier bei uns sind also auch, das sind keine, ich will sie jetzt nicht zu schlecht machen. Also hier jetzt in der Ecke, wo ich jetzt wohne, muss ich sagen, sind sie recht entspannt. Aber generell ist das ja, also ich, ja, also der Hannoveraner ist schon so ein bisschen ernst. Der lacht nicht so viel, so in der Öffentlichkeit. Wir haben hier zwar alles, wir leben zwar in der ersten Welt, ne, aber letztlich und endlich muss man ja, also stelle ich wirklich so fest, die Leute sind ja auch nur am Überleben. Ne. Die haben ja keine Zeit. So, du hast ja keine Zeit. Die stehen auf, gehen zur Arbeit. So, dann sind sie irgendwann wieder da, keine Ahnung, 18 Uhr, dann Garten, einkaufen, hier, da. Kannst dir noch ein bisschen Gesabbel von deiner Alten anhören, kannst dich noch ein bisschen vor die Glotze setzen und dann fahren die meisten schon wieder zur Arbeit. Dass das jetzt nicht unbedingt, Lebensfreude beschleunigend, das ist ja klar. Ne? Ich verstehe auch nicht, was die Leute in die Großstadt zieht. Auch jetzt gerade in dieser Ausnahmesituation, die wir jetzt hier gerade haben. Mit diesem mit dieser Krankheit, die er hier anscheinend unterwegs sein soll. Da ist es ja, wenn man sich jetzt bei YouTube da diese Demos oder so anguckt, die sind da ja gar nicht frei. Die werden ja richtig von der Polizei zurechtgewiesen, wo sie zu gehen haben, wo sie zu sitzen haben, wo sie zu stehen haben. Ich hier auf dem Land, hier im Hannover Umland, ich kann gehen, stehen. Also man merkt eigentlich außer diese Regularien, dass überall die Leute allein in ihrem Auto mit Maske sitzen und dass man da hier und da eine Maske aufsetzen soll. Das mache ich ja gar nicht. Also ich schicke meine Ex einkaufen. Ich setze so eine Maske nicht auf. Das ist für mich das neue Spasti-Zeichen, weil irgendwas stimmt da nicht. Aber gut. Wie gesagt, hier auf dem Land ist man noch frei. Ausgangssperre, ob ich mich jetzt mit 5 Kumpels im Wald treffe. Wen soll das interessieren? Wenn du in der Stadt da jetzt mit 5 Leuten dich irgendwo hinsetzt, dann wirst du natürlich gleich zusammengestutzt, dass das so nicht geht. Ne? Ja, das Nachtleben ist recht interessant. Also es war auch für mich noch interessant, als ich noch ich so viel Interesse hatte an den kleinen Fläumchen, aber der Saft ist das Auspressen nicht wert. Ne? Und in meinem Alter, ich trinke auch keinen Alkohol mehr, weil ich habe keine Zeit. Wenn ich Alkohol trinke, dann brauche ich, also wenn ich richtig schön jetzt mal auf einer Feier mir was gönnen würde, bin ich morgen noch nicht einsatzbereit. So, und für sowas habe ich halt einfach keine Zeit, weil ich muss morgen früh mein Programm durchziehen. Ich will joggen, ich will klaren Kopf haben, ich will danach nochmal ins Gym, nochmal Beine trainieren. Dann muss ich mit Kimber schon wieder raus, dann muss ich ihm Essen kochen, dann wollen wir die Mecklenburgische Seenplatte fahren. Ja, keine Zeit für Nachtleben. Ja, zum Thema körperliche Nähe, das ist ja auch spannend. Ne? Also ich bin ja, ich fahre gerade wirklich, ich bin gerade auf NoFap unterwegs, weil mir echt wichtig ist, diesen Wahnsinn zu kontrollieren quasi. Weil ich glaube, das macht den Menschen erst aus und unterscheidet ihn vom Wilden, indem man nicht mehr so, also indem man seinen Dopaminverlangen in den Griff bekommt. Ich habe da viel drüber gelesen. Ja, das Bedürfnis habe ich hin und wieder schon. So, ich könnte mir jetzt auch so ein Fläumchen da klar machen, aber kein Bock. Mir geht es jetzt erstmal darum, auch so dieses diese Erwachsenenfilmchen gucke ich auch nicht mehr. Habe ich, glaube ich, früher auch gemacht, das ist nur ein Jahr her oder so, habe ich es auch noch gemacht. Aber ich mache das gar nicht mehr, weil ich habe da so viel drüber gelesen und dein Unterbewusstsein kann quasi nicht dazwischen unterscheiden, ob sich gerade vor dir zwei echte Fläumchen bücken. Oder ob das ein Film ist. Das kann dein Unterbewusstsein nicht auseinanderdividieren. Und da hast du dann natürlich das Problem, dass wenn dein Unterbewusstsein ist ja für die ganzen Körpersteuerungsgeschichten verantwortlich. Und wenn dein Unterbewusstsein denkt, oh, hier, die Frauen, die knien sich reihenweise vor dir hin jeden Tag, weil du ja diese Filmchen guckst, dann sagt dein Unterbewusstsein, okay, ich muss mich körperlich nicht weiter verbessern. Also ich muss meine Muskulatur nicht weiter aufbauen, ich muss dieses ganze Testosteron-Game nicht weiter in Schach halten, weil ich bin ja schon on top of the world, die Leute bücken sich ja schon. Und wenn du da quasi auf Entzug gehst, und ich glaube halt an diese Pheromon-Geschichte, ich glaube halt, dass wenn du da komplett von weg gehst, dass du erstmal mehr Drive bekommst und dass du die Sache halt kontrollierst und dass du diese körperlichen Verbesserungen davon halt bekommst. Und ich glaube, ein Mann ist erst ein richtiger Mann, wenn er das richtig kontrolliert. Weil die Frauen, die haben ja das ja genauso gerne, also die gehen ja genauso gerne mit einem Mann im Bett wie wir mit einer Frau. Also das machen die genauso gerne. Nur die geben das nicht so schnell auf. Die kontrollieren das eher noch ein bisschen. Und wir Männer, wir sind halt wie kleine wedelnde Welpen. Und da muss man halt das Ganze in den Griff bekommen. Und ich bin da ziemlich gut dabei. Ist auch ganz wichtig, dass man den Fläumchen jetzt nicht mehr nachguckt und so. Das ist alles entscheidend, das zu verstehen. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal, also ich hatte schon mal eine Freundin, die ich war 30, also vor 8 Jahren, 9 Jahren, ja. 8 Jahre fast war ich jetzt mit Janina zusammen, ja. Kurz davor hatte ich eine für ein Jahr. Da war ich, wie alt wäre ich wohl gewesen sein? Ein bisschen unter 30, 28 oder so. Ja, das ist jetzt 10 Jahre her, gut. Ja, das kommt hin. Das war die Praktikantin aus meinem Autohaus. Und die habe ich also quasi das erste Mal, das war das erste Mal, dass ich eine Frau quasi sexuell dominiert habe. Also die hat sich, da konnte ich im Freundeskreis fragen, wenn sie dabei war und 5 Freunde dabei waren, konnte ich sie fragen, wem gehörst du? Dann hat die gesagt, dir. Das ist natürlich ganz Besonderes. Und wenn man diese Erfahrung gemacht hat, sage ich mal quasi, schockt einen auch so ein Standardfläumchen nicht mehr. Also so eine standardwiderspenstige Mistpflaume braucht man dann irgendwie nicht mehr. Eine, die sich auf den Rücken legt und den Seestern macht, ist nicht interessant. Man braucht eine, die sich komplett dem eigenen Frame unterwirft. Und das kriegt man halt nur, wenn man sie nicht jagt. Wenn man ihr nicht nachguckt, wenn man das alles verstanden hat. Da ist doch klar, wenn man selber der Jäger ist, dass die Beute vor einem flüchtet quasi. Wenn man das aber unter Kontrolle hat, ich habe nichts dagegen. Also wenn man das unter Kontrolle hat, sage ich mal, und die Frau sich komplett dem Frame unterwirft, muss einem nur bewusst sein, dass das alles nur temporär ist und unter welchen Dynamiken das Ganze läuft, aber dann warum nicht, klar. Oh, shit. Aber an so dieses Ganze, also was die Gesellschaft als Mann-Frau-Beziehung definiert, habe ich schon gehabt. Ich bin durch damit. Können die anderen machen. Sehr genug von da. Wo bist du denn? Es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Sex, das muss einem ja auch klar sein. Also es gibt diesen Sex, wie die Frau, die belohnt den Mann quasi damit. Das ist völliger Schwachsinn. Also du willst nur diese Art von Sex, dass sie sich selbst bestätigt, dass sie mit einem Mann deiner Güte Sex haben kann. Also das ist der interessant ist. Dann willst du nicht ins Zeug. Diese Scheißnummer, ich mach's jetzt mit ihm in der Beziehung, damit er wieder ruhig ist, die kann man sich sparen. Also das ist einfach nicht wert. Wie man so schön sagt, der Saft ist das Auspressen nicht wert. Nee, ohne Freundin führst du kein trauriges Leben. Ohne Freundin ist völlig gut. Auf jeden Fall. Du bist völlig frei, hast diese ganzen Einschränkungen nicht, die damit einhergehen. Nee, ich glaube auch, dass NoFap auf Dauer nicht gut ist. Also ich glaube, dass der Mann braucht das, den Gegenüberpart irgendwann mal. Aber zu seinen Bedingungen halt. Das ist das, was es halt für mich ausmacht. Auf gar keinen Fall aus der unterlegenen Position heraus, in der sich viele Männer halt befinden. Und wenn ich mich mit Freundinnen oder so unterhalte, die ich schon ewig kenne, ich sag denen die Dinge beispielsweise genau, also ganz offen. Also ich sage auch denen und ich merke, wie die das anmacht. Das ist das Verrückte daran. Also wenn ihr denen sagt, ich will keine Beziehung mit so einer Pflaume, was denkt ihr eigentlich, wer die ist? Und das auf so eine bisschen arrogante... wenn du das so ein bisschen auf so eine arrogante Schiene bringst quasi, dann... Jetzt bin ich schon im PUA-Bereich, okay. Also wenn du das auf so eine bisschen arrogante Schiene bringst, dann ist das tatsächlich so, dass sie, das macht sie an. So, also wenn du dem Mädchen sagst, was kannst du mir eigentlich bieten? So, das kennt die gar nicht, das findet die heiß, weil wenn du es aus der Position der Überlegenheit bist, dann ist das hochinteressant. Also wie macht man das beispielsweise? Das muss man halt einfach verstehen. Und ich habe das jetzt wirklich so für mich komplett verinnerlicht. Weil am Ende ist es ja so, wo packt der Schlangenbeschwörer die Schlange an? Nee, am Hals. Wenn du die Schlange irgendwo in der Mitte anfasst, dann, oh, ich bin ja ziemlich dunkel. Wenn du die Schlange jedenfalls in der Mitte anfasst, dann ist es ja so, dass sie dann genug Spielraum hat und dann beißt sie dir in den Hals. So, also fasst man die Schlange am Hals an und kontrolliert ihren Kopf, dann kann sie dir nicht in den Hals beißen. Und ja, so muss man das handhaben. Und ich habe das von einer guten Freundin von mir, der Schwester, die kenne ich auch, und wir hatten früher auch unsere Streitigkeiten, aber seitdem ich, also wenn ich ihr das so sage, aus einer Dominanzperspektive heraus, dann findet die das auch plötzlich interessant. Also ich stoße auf Glitzern in den Augen, die finden das interessant. Frauen sind von ihrer Natur, sind sie submissiv, also unterwürfig. So. Das Problem ist nur, dass die durch diese modernen Entwicklungen, die wir heutzutage haben, unterdrücken die das, es wurde denen aberzogen quasi. Aber tief drin ist das immer noch so. Die wollen quasi, das ist ja so krank geworden, dass die heute auf der Arbeit sind, die Teamleiterinnen von 200 Leuten, aber wenn die nach Hause kommen, dann wollen sie sich auch eine starke Schulter ankuscheln und ein bisschen weinen. So. Und sofern es denn zu Hause eine starke Schulter gibt, wenn er eine schwache Schulter ist, dann wird er richtig gepunished von ihr. Das ist auch klar. Ja, du musst den Frauen sagen, was du willst. Du musst ihr deine Rules sagen und das sind die Rules. Und wenn du nicht willst, geh weiter. Und wenn sie deine Rules nicht will, dann willst du auch, dass sie weitergeht, weil sonst ist sie die absolute Zeitverschwendung. So. Und ich weiß gar nicht, wie ich das gesehen habe. Ich gucke auch immer gerne so amerikanische Red Pill Content. Das finde ich auch hochinteressant. Und der eine, ich weiß jetzt gerade gar nicht wer, ich würde ihn gerne verlinken, weil der ist es auf jeden Fall wert, der Mann. Der hat eine tolle Sache gesagt. Er hat gesagt, a woman's idle mind is a devil's playground. Also der Verstand einer Frau, der in Ruhe da irgendwo vor einer Glotze sitzt, ist der Spielplatz des Teufels quasi. Und das ist tatsächlich so. Dann hat die plötzlich Ideen, dann will die Wohnung umstellen, dann will die neue Möbel, dann will sie Kinder, weil sie unzufrieden ist, dann will sie mehr Tiere und noch ein Pferd. Also das ist halt eine unendliche Geschichte. Und deswegen bin ich der Meinung, dass sie so viel Respekt, also mir ist auch egal, ob eine Frau mich liebt inzwischen, das habe ich verstanden, das interessiert mich nicht mehr. Also Liebe ist für mich wie Nebel. Wenn ich jetzt hier morgens aus dem Fenster gucke, ist da halt Nebel über dem Feld und wenn ich 2 Stunden später gucke, ist der Nebel halt weg. Und genau das Gleiche ist für mich Liebe auch geworden. Das interessiert mich nicht. Also von einer Frau. So, ich liebe meinen Hund, keine Frage. Aber eine Frau brauche ich nicht mehr lieben, weil ich will, dass sie mich respektiert. Das ist das, worum es geht. Ich will ihren Respekt, ihre Liebe kann sie mitnehmen. Kann sie mit nach Hause nehmen. Völlig unwichtig. Ich will nur ihren Respekt. Ich will, dass die Schlange freiwillig ihren Hals in die Hand legt. So, das ist das, was ich will. Und auf dieser Basis kann ich zumindest da dann aufbauen. Aber alles andere kommt für mich nicht mehr in Frage. Sowieso gar nicht dann. Ja, das ist ja, wie ich in dem Video versucht habe anzudeuten oder gesagt habe, dysfunktional ist nicht normal. Li Hun, ja. Die Männer sind so groß geworden mit diesen starken Frauen und mit diesen starken Müttern und so weiter. Und da gehen ja reihenweise Männer, die werden ja so Blue Pill konditioniert, weil die haben das ja gesehen, dass der Vater mal gesagt, keine Entscheidung treffen wollte. Ja, frag mal Mama. So, und die haben diese Dysfunktionalität gesehen, wie die Mutter den Vater quasi gesagt hat, wo es lang geht. Und dementsprechend, und wie da immer Streit und Unharmonie in diesen Beziehungen war der Eltern. Und dann haben die Söhne ja kennengelernt, dass es völlig normal ist, dass die Mama so eine starke Person ist. Und diese Jungs suchen sich wieder, diese starken Frauen. Und entkorkt denen dann die Seele. So, zum Glück konnte ich diesen Teufelskreis durchbrechen, aber am Ende des Tages ist das so, ja. Also ich habe viele Freunde gehabt, wo die Mutter wirklich extrem stark war, also extrem dominant. Und die suchen sich wieder diese starken, extrem dominanten, ausstudierten Karrierefrauen, die sich nichts sagen lassen. Die sind uneinsichtig, die sind, ja, bist da selber. Und zum Glück habe ich das erkannt. So, bei der Geschlechterdynamik geht es ja um die Polarität. Plus und Minus, nicht Plus und Plus oder Minus und Minus. Das geht ja um den Gegensatz zu Maskulin. Es geht ja um Feminin. Und ich beurteile eine Frau inzwischen nur noch nach ihrer Femininität. Also wie weiblich, wie feminin ist sie? So, und ich habe auch schon mal eine Frau damit konfrontiert. Ich sage, ja, du bist doch ein Weib, sage ich zu ihr. Was bist du für ein komisches Weib? Weib, nämlich nicht Weib. Ich sage ja, wieso, wenn du irgendwo ankreuzen sollst, männlich oder weiblich, kreuzst du doch weiblich an, sage ich. Also bist du doch ein Weib, sage ich. Worüber diskutierst du denn mit mir? Du bist ein Weib, sage ich. Sei doch froh. So, aber das wollen die selber gar nicht mehr. Und die wollen selber keine Weiber mehr sein, obwohl das ja eigentlich was Besonderes ist. Das ist dein Weib, so das Gegenteil zu dem maskulinen Part. Aber das wollen die ja gar nicht mehr sein. Und in dem Moment, das muss man halt erkennen. Und das ist halt Teil der Red Pill-Philosophie. Und wenn du halt erkennst, dass die Frau quasi nicht feminin ist, dann ist sie per Definition für mich auch keine Frau. So, ja, sie hat zwar eine Pflaume, aber per Definition ist sie für mich dann auch nicht in der Polarität der Gegenpart, also der interessante Part. Weil ich meine Maskulinität sagt ja, ich möchte ja quasi, das ist ja genetisch in mir so veranlagt, da kann ich ja auch nichts für, ich möchte ja quasi eine Frau beschützen. Ich habe jetzt dieses Wissen und deswegen möchte ich auch keine Frau mehr beschützen. Das ist ja dieses Dilemma, in dem man sich dann auch befindet, aber man muss das halt wissen und nur das Wissen kann dich quasi befreien auf dem Weg. Und ich möchte beispielsweise, also von meinem Naturell fühlt man sich als Mann ja von all diesem schwachen, beschützenswerten, lieben Wesen angezogen. Dieses Weiche, dieses Schwache, das ist ja feminin. So. Und diese Frauen heute sind ja weder weich, noch sind sie schwach. Die machen ja CrossFit, die können mehr Bank drücken als ich. So, gut, viel Spaß. Wer will sowas haben? Ich nicht. Ja, Systemgegner, das geht uns ja allen so. Also diese Blue Pillar, die sind ja, das ist, also, ich habe vermeintliche Alpha-Männer fallen sehen. Also, ich habe die stärksten Männer fallen sehen, wo die Frau, die hat die auseinandergenommen. Die hat die auseinander manipuliert. Wo ich gedacht habe, das ist ein starker Mann, dem kann das nicht passieren. Wo ich gedacht habe, ich bin ein starker Mann, mir kann das nicht passieren. Also ich war ja in einer Blue Pill-Welt groß geworden, ich bin Blue Pill konditioniert und ich habe jeden Tag meine Blue Pills bekommen. Aber letztlich und endlich hatte ich so eine gewisse Alpha-Mentalität, dass ich dann durch Zufall, also einfach aufgrund von dieser Alpha-Mentalität, diese Shit-Tests halt bestehen konnte, indem ich zu meiner Freundin einfach gesagt habe, du hast mich verstanden. So, das war Teil meines Wesens, das kam einfach so raus und dann hat sie mich auch verstanden. Aber auch ich wurde quasi, habe Fehler gemacht und auch ich konnte diesen Grad der Manipulation quasi nicht, war ich dann auch nicht gewachsen final. Und das ist heftig, das ist heftig. Deswegen, du musst schon, wenn du mit Frauen Umgang hast, also wenn sie mit dir spricht, ist die Manipulation schon am Laufen. Da musst du mal drauf achten. Die spricht nicht mit dir, weil sie ergebnisoffen irgendeinen Konsens bekommen möchte oder beziehungsweise ergebnisoffen mit dir redet. Nein, nein, die verfolgt eine Agenda, wenn sie mit dir spricht. Da musst du mal drauf achten. Immer, wenn sie mit dir sprechen. Nein, wir werden das alle nicht mehr erleben. Also ich glaube auch, dass wir halt die Generation sind. Ich hatte es mal gelesen, ich weiß leider, habe den Namen vergessen schon wieder, wer das gesagt hat, aber es war auch super. Der hat gesagt, harte Zeiten bringen harte Männer hervor. Harte Männer bringen gute Zeiten hervor. Gute Zeiten bringen weiche Männer hervor. Und weiche Männer bringen harte Zeiten hervor. Und ich glaube, wir sind gerade die Generation, wo die Zeiten wieder härter werden aufgrund unserer Vorgängergeneration. Das ist unsere Vätergeneration quasi, die extrem das zugelassen haben, dass die Frau so extrem erstarkt, die sich gar nicht mehr gewagt haben, gegen ihre holde Dame irgendwie mal in ihre Schranken zu weisen. Ist gar nicht mehr möglich. Also wenn ich diese ganzen älteren Paare sehe, da hat auf jeden Fall die Frau gibt den Ton an, er hat nichts mehr zu sagen, der ist entkorkt von seiner Seele. Und das ist ja dieses typische Beispiel, wenn dieses ältere Paar dann beispielsweise beim Bäcker sitzt und isst einen Kuchen und dann kommt die Bedienung und sagt zum Mann, möchten Sie noch einen Käsekuchen? Und die Frau sagt, nein, Karl-Heinz möchte keinen Käsekuchen mehr, der hatte schon eins. So, Alter, das ist einfach heftig. Und ja, das ist diese Generation und ich glaube, weil diese Generation so weich war und sich das Zepter hat so sehr nehmen lassen und hat so sehr die Irrationalität die Entscheidung treffen lassen, sind wir halt die Generation, die das jetzt ausbaden. Also wir sind jetzt wieder die Generation quasi, die wieder ein bisschen rougher wird aufgrund dieser ganzen Verfehlung, die wieder sagt, nee, nee, nee, nee, nee, nicht mit mir. Also ich brauche hier keinen Stasi-Offizier, der hier steht in meinem Haus und mir erklärt, wie der Tag geplant wird. Und so einen haben diese ganzen Männer, ja. Ja. Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt wieder rougher werden und dass auch dadurch dann für die nächste Generation irgendwie es dann vielleicht wieder besser wird. Aber ich weiß es nicht. Also es ist schon arg aus den Fugen. Und nach meinen Beobachtungen laufen wir Männer ja mit extrem angezogener Handbremse. Also wenn wir jetzt diese ganzen gesellschaftlichen Fortschritte ja nicht hätten, dann würde ich ja jetzt, wenn ich mit meiner Frau zum Beispiel im Wald sitzen würde, so, wir wären jetzt eine Gruppe von 5 Männern und 5 Frauen, so, dann würden wir Männer besprechen, was jetzt Sinn macht, wie wir jetzt das Feuer machen, damit es warm ist, damit wir nicht frieren, wer jetzt Wache hält gegen den Wolf und so weiter, so. Und wenn die Weiber irgendwas zu quacken hätten, dann würde ich sagen, wisst ihr was, wenn euch das nicht gefällt hier, wie wir das hier schön machen mit dem Schutz und dem warmen Feuer und dem Essen, würde ich sagen, dann geht doch jetzt alle mit der Frau mit, die so viel voller Meinung ist. Dann machen wir jetzt 2 Gruppen. Wir machen jetzt die Meinungsfrauengruppe und wir machen jetzt die Gruppe, die tatsächlich in der Lage ist zu überleben. Und die restlichen Frauen können sich entscheiden, zu welcher Gruppe sie gehören wollen. Ganz einfache Geschichte. Trefft eure Entscheidung in den nächsten 5 Sekunden. Fertig. Probleme gelöst. Aber das ist heute halt nicht mehr möglich, ne? Ja, also aktuell kannst du wirklich nur deinen eigenen Weg gehen. Das wird auch, unser eigener Weg ist auch, ja, den werden wir wohl unser Leben lang gehen müssen. Ich sehe da keine Änderung. Solange wir dieses Level an Wohlstand und sozialer Sicherung haben, ist keine Frau mehr auf den individuellen Mann angewiesen. Weder auf seinen Schutz noch auf seinen logischen vorausschauenden Denkprozess, um damit langfristig Existenzen zu sichern, das interessiert die alles gar nicht mehr. Ja, das sage ich auch. Also für mich ist die Red Pill beispielsweise Systemgegner, das schreibst du gut. Also ist für mich auch allumfassend. Also es umfasst für mich nicht nur dieses Thema Beziehungsdynamiken oder Female Nature. Das umfasst für mich eigentlich alles, weil alles ist eins und eins ist alles. Nur Female Nature ist jetzt quasi das Thema, worüber wir hier reden, aber im Wesentlichen ist das Geldsystem, es ist eigentlich das komplette System. Und aber das geht halt viel zu weit, weil da kannst du ja quasi so einen Livestream machen bis morgen früh um 7. Es wäre ja schon mal schön, wenn wir dieses Female Nature-Thema erstmal verstehen. Was ja auch erschreckend ist. Die anderen Männer, die man als Freunde verliert bei den Blue Pillern. Also ich habe so viele Freunde, die gehen nur noch arbeiten, unter der Woche sogar nur auf Montage, damit mehr Geld reinkommt, damit das Haus bezahlt werden kann und so weiter. Dann kommt er am Wochenende nach Hause, kann er weiter an dem Haus arbeiten, die Platten verlegen, dann kann er sich um seine Tochter kümmern und schon ist wieder Sonntagabend, geht es wieder auf Montage. Also, und das haben die sich als Leben verkaufen lassen. Das ist schon erschreckend, ne? Ja, man darf sich auch wirklich, also so dieser ganzen Rage und wovon immer gesprochen wird, braucht man sich wirklich nicht hingeben. Also es geht wirklich darum, seinen eigenen Frieden für sich selbst zu machen und zu finden. Und das ist auch entscheidend. Also wenn ich überlege, wie gestresst ich war. Also weil meine Ex, die hat ja nichts eingesehen, ne? Also egal welches Thema ich mit ihr angeschnitten habe, die war so uneinsichtig. So unzufrieden, dann hatte sie 7 Pferde und wollte noch Fohlen züchten. Ich habe gesagt, du hast aber jetzt völlig den Verstand verloren, sage ich, weil da war ich 36 oder 35, wollte ich noch Fohlen züchten. Und ich will ja nicht, dass irgendein Tier stirbt, aber Pferde haben eine sehr extrem lange Lebenserwartung und Pferde sind sehr haltungsintensiv. Und wenn du Pferde hast, bist du auch festgetackert. Also du kannst dich nicht mehr bewegen. Wenn du jetzt einfach nur ein Haus hast, kannst du es verkaufen, kannst dich auf die global bewegen, suchst dir irgendwo an der französischen Südküste oder wo auch immer du hin willst, nach Portugal, nach, keine Ahnung, spielt keine Rolle, nach Kanada, kannst dir ein Haus für 200.000 Dollar kaufen, und kannst da leben. Nur in dem Moment, wo du 7 Pferde hast, kannst du das nicht. So. Und irgendwann naturbedingt sterben Lebewesen nun mal und dann wäre so ein Pferd dann irgendwann auch mal tot, so hatte ich ja damals gedacht, dass ich dann mit meiner Freundin wenigstens, wenn wir 55, 60 sind, uns wenigstens dann noch mal bewegen können und für uns das Richtige raussuchen. Also ich habe wirklich langfristig geplant und dann will die noch mal Fohlen machen, die dann noch mal 35 Jahre leben, damit dieser Wahnsinn einfach gar nicht mehr aufhört. So, dass wir uns nie wieder bewegen können. Also die Probleme, die dieses Mädchen erzeugen will, überschreiten Dimensionen. Und ich habe es gesehen, ich musste es sehen, ich habe es verstanden, ich brauche es nicht mehr sehen. So, ich gucke den Mädels nur noch in die Augen und sehe deren Wahnsinn und merke, oh mein Gott, next, next. Ja, so ist es. Ja, das Pferd ist definitiv. Gut, das kann man ja irgendwie ein Stück weit verstehen, weil es ist ja ein Tier, das kann sich ja nicht selbst versorgen. Du als Mensch hast es. Kimi, wo wanderst du hin? Du als Mensch hast es in deinen Verantwortungsbereich genommen, dann musst du dich darum kümmern. Also das, ja, aber tatsächlich, diese Pferdefrauen, die sind ein ganz besonderer Schlag. Das Ding ist ja auch. Die Unzufriedenheit der Frau, also die sind ja immer unzufrieden und denen wollen die immer noch was anderes und dann reden die sich rein, wenn ich jetzt, okay, ich bin unzufrieden, wenn ich das und das habe, dann bin ich aber glücklich. Dann kriegt sie das und das, das hält dann ihr Glück vielleicht 5 Tage, wenn überhaupt, und dann fängt sie schon wieder an mit dem nächsten und dann fängt sie schon wieder an mit dem nächsten, also das hört niemals auf. Ja, und ich brauche so einen Problemgenerator nicht mehr an meiner Seite, also definitiv nicht. Ja, genau, die machen sich das einfach so. Und wenn die dann auch noch aus gutem Hause kommen, ja, so, es ist absolut wie ihr schreibt, es ist genauso. Jetzt haben wir ja das Nächste. So, ich bin ja jetzt selbstständig beispielsweise, ich habe ganz gut Geld verdient, konnte mir dann ein schönes Auto kaufen und solche Dinge. Und jetzt ist es ja so, dass man aber auch eine Frau aus gutem Hause heutzutage, das ist ja das nächste Problem, die kannst du auch gar nicht mehr beeindrucken. Also ich konnte meine Freundin auch gar nicht, also meine Leistung sprach für sich, die ist nicht schlecht, die ist ein bisschen, oh, ich habe ein bisschen besser performt als der Durchschnitt, sage ich mal vorsichtig. Und trotzdem hat das nicht gereicht, meine Freundin zu beeindrucken, weil sie ja weiß, Eltern haben zig Immobilien, das erbt sie alles und so. Das heißt, was musst du als Mann schon leisten, um die zu beeindrucken und schaffst es trotzdem nicht, weil, wie gesagt, Jeff Bezos wird auch geschieden. So, das ist ja für jeden Red-Piller ja quasi ein Wahnsinns-Moment of Truth, das einfach mal zu sehen, weil selbst der reichste Mann der Welt kann seine Frau nicht halten. Ich meine, was Jeff Bezos da gebaut hat, ist natürlich genial. Ne? Das ist eine Lizenz zur absoluten Freiheit auf dieser Erde, weil das druckt ja Geld ohne Ende, das Zeug, das Ding, dieses Amazon. Und also der baut hier bei uns in der Region, hat er ja überall neue Logistikzentren aufgebaut. Ne? Also einfach aus dem Boden gestampft hier in Garbsen. Wahnsinn. Topmoderne Logistikzentren. Und nicht mal dieser Mann kann seine Frau halten. So, wer bin jetzt ich in dieser Gleichung? Wie kann ich mir einbilden, dass ich irgendeine Frau halten und langfristig beeindrucken kann? Der Illusion gebe ich mich nicht mehr hin. Sie ist Gemeinschaftseigentum. So. Es ist wie sagt man so schön, du darfst es dein eigen nennen für den Zeitraum der Nutzung und dann geht's weiter. Dann darf es der nächste Mann sein eigen nennen. Das ist die Realität. Braucht man sich gar nicht drüber aufregen. Ja, genau. Ob sie nun Ronaldo heißt oder ob der Jeff Bezos heißt oder ob der hier, wie heißt der andere Schauspieler hier, Johnny Depp heißt. Egal, was für ein Star und Millionär du bist, was für ein Sportler du bist, am Ende wirst du manipuliert. So, das sind ja auch alles Blue-Piller in dem Sinne. Die haben das ja auch nicht irgendwie nicht so richtig verstanden. Ich meine, gut, so ein Jeff Bezos, ob der dann mal jetzt kurz 60 Milliarden verliert, dann hat er halt immer noch 60 Milliarden, ja, Das ist jetzt für ihn nicht so gravierend wahrscheinlich. Und der Börsenkurs von Amazon ist ja auch wieder gewaltig hochgegangen. Da hat das Geld wahrscheinlich schon wieder drin. Aber ungeachtet dessen ist das ja trotzdem heftig, ne? Und nicht mal da. Also, das ist ja Mackenzie Bezos, heißt ja seine ne, Ex-Frau. Und das ist auch krass. Dann steht da, ich glaube, bei Wikipedia, oder habe ich das gelesen, Mackenzie Bezos, Unternehmerin, hier, da, Schriftstellerin. Tja, dann habe ich irgendwann mal ein Meme gesehen, die eine der reichsten Unternehmerinnen der Welt und die Quelle ihres Einkommens, Scheidung. Scheidung. Die Frau macht 60 Milliarden mit Scheidung. Okay. Ja. Also was ich an Frauen gesehen habe, ich habe ja jetzt von 2013 bis 2020 auf dem Ponyhof gewohnt. Und da habe ich ja die Frauen gesehen, also ich habe wahnsinnig viele Frauen gesehen. Mehr als der normale Durchschnittsmann, weil die ganzen Reitbeteiligungen, die ganzen Reitlehrerinnen, die ganzen Reitschülerinnen. Die Pferdebesitzerin, die bei uns eingestellt haben, plus die ganze Entourage drumherum. Also ich habe so viele Frauen gesehen, was die alles so für einen Wahnsinn veranstalten. Die eine, also es ist total verrückt, die eine fährt einen alten Lupo, der auseinanderfällt, und anstatt sich mal ein sicheres Auto zu kaufen, nimmt sie 10.000 Euro bei der Bank auf, um sich ein Pferd zu finanzieren. Und niemand kann die stoppen. Ihr Freund kann die nicht stoppen. Niemand kann die stoppen. Keiner kann die in vernünftige Bahnen lenken. Und ja, es ist also wirklich, was die da veranstaltet haben, diese Weiber, an purem Wahnsinn. Und die erzeugen Kosten und Folgekosten und Folgekosten, die die nicht ansatzweise absehen können, für die die das Geld auch nicht in der Tasche haben. Ja, Amex, ich gehe davon aus, es gibt ganz wenige Frauen, die müssen Unterhalt zahlen an Männer. Das sind dann, wenn du jetzt so eine Celebrity, also wenn du jetzt quasi so eine Nicki Minaj heiraten würdest, wärst 10 Jahre mit der zusammen, würdest du definitiv Unterhalt bekommen, klar. Klar, den Fall gibt es tatsächlich auch solche Fälle. Sind aber sehr, sehr selten, weil Frauen halt, wie gesagt, normalerweise nicht nach unten daten, sondern immer nur nach oben. So eine Mackenzie Bezos beispielsweise, die Ex jetzt von Jeff Bezos. Die datet keinen aus unserer Riege, die datet in der Milliardärsriege. Und ich hatte da mal was ganz Interessantes gesehen. Es gab mal irgendeinen Ex von Mariah Carey, der war auch Milliardär. Und der hat gesagt, die Beziehung mit Mariah Carey war für ihn so schrecklich aufgrund ihrer Money Spending Behaviors, also ihrer Angewohnheiten, Geld auszugeben. 150.000 für ein Privatjet, 800.000 für dies und jenes. Und wenn das schon ein Milliardär zu bunt wird, der sagt, boah, krass, so wie die Frau Geld ausgibt, dann bin ich bald kein Milliardär mehr. So, also das ist heftig, wie verrückt die sind. Und Frauen, die in der Riege also quasi Männer gehabt haben, die sind ja, völlig hin. Also sind die unteren sind auch hin, aber die sind natürlich, da brauchst du keine Sekunde, da hast du keine Zeit für, weil es macht gar keinen Sinn. Ja, Li Han, also ich sehe das auch so. Also wenn jetzt, ich verfolge das auch mit Spannung. Also in dem Moment, ihr habt ja bestimmt Star Trek gesehen mit Commander Data. Also der Android, der über ausreichend Intelligenz verfügt, unter uns tatsächlich in Eigenverantwortung Aufgaben zu übernehmen und also voll am Start ist. Wenn sie das als Frau rausbringen, also quasi als Liebesroboter. Oder das Holodeck von Star Trek, wo du ja wirklich dann das Hologramm für diese Zwecke haben kannst. Ne? Und es voll physisch vorhanden und greifbar ist, dann kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, dass ja, dann wollen, also dass das in die Aktien musst du investieren. Definitiv. Das wird das nächste Trilliarden-Business. Weil dann ist doch logisch, wenn es so einen Roboter gibt, der das kann, also so performt quasi wie eine Erwachsenendarstellerin in einem Film, auf Knopfdruck oder auf Ansage, so oft du willst, so lange du willst, wie du es willst, dann kaufen die, finanzieren die Männer keine Einfamilienhäuser mehr, um mit so einer Pflaume da einzuziehen, dann finanzieren die Männer für 500.000 diese Puppe und gehen gerne dafür arbeiten. Definitiv, das will jeder Mann haben, die können jeden Preis dafür verlangen. Das ist, die Frauen sind abgehakt. In dem Moment, wo das kommt, will gar keiner mehr eine echte Frau. Warum denn auch? Was willst du mit der machen? Willst du diskutieren? Willst du streiten? Willst du Probleme haben? Unharmonie haben? Widerspenstigkeiten haben? Permanentes Shit-Geteste? In dem Moment, wo es ein Holodeck gibt oder Commander Data als Frau mit voller Beweglichkeit, glaube ich, ja, das wird die Gesellschaft nochmal gewaltig verändern. Das wird krass. Also da kann man dann ein Frühphasen-Investment wagen in Aktien, definitiv. Tja, Männer, ich würde sagen, ich mache noch eine Runde. Also hat mir bis hierhin auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich mache nochmal eine entspannte Runde und dann muss ich mich auch für den Abend verabschieden, weil dann muss Kimbi seine guten Abendrunde kriegen. Und ja, lass uns nochmal rein hier. Und nächstes Mal stelle ich mir auch mal eine Lampe auf. Ich merke ja schon, es ist ja richtig dark. Ich bin kaum noch zu sehen. Ja, und die Frauen machen sich halt tatsächlich selber überflüssig mit diesen modernen Entwicklungen, anstatt da mal hinterzuschauen. Also die Frauen, ich sage ja immer, das habe ich zu meiner Ex auch schon gesagt, die ist ja jetzt 38 und es ist ja jetzt so, und davon gibt es ja reichlich. Also in dem Haus, wo ich da mit ihr, was ich da mit ihr gekauft habe, wo ich mit ihr gewohnt habe, haben wir vier Wohnungen, also extra neben den Wohnungen, die wir bewohnt haben. Und die haben wir dann vermietet an Mädels aus dem Freundeskreis quasi, auch so Pferdemädels, damit man eigentlich weniger Ärger hat, wenn man Leute nimmt, die man kennt. So, jetzt ist es so, jetzt sind da Mädels 33, 38, 38 und 40. Und vier Mädels haben es geschafft, 0,25 Kinder zu kriegen, weil eine davon hat eine Tochter. So, muss man sich mal vorstellen. Vier junge Frauen aus der Generation, also diese Generation Y, diese ab 80 Geborenen, haben es geschafft, oder von 78 Geborenen, haben es geschafft, 0,25 Kinder zu kriegen. Und das sind genau diese Frauen, ja, die sind jetzt bald 40, das ist alles Game Over. Die haben es nicht geschafft, sich einen Mann an sich zu binden, die haben alles verjagt, was sie hatten. So, ich bin auch weg. So, das werden einsame Weihnachten, wenn die 65 sind. Das ist definitiv so. Das wird die erste Generation Frauen, wo zu Weihnachten bei denen Müttern, das sind ja, die sind ja auch schon hardcore drauf, aber bei denen hat es ja wenigstens gerade noch so geklappt. Das sind ja noch so die letzten Ausläufer. Die haben ja noch zwei Kinder bekommen. Also die werden zu Weihnachten diese Einsamkeit noch nicht haben. Da wird noch irgendwer kommen, der sich um die, der nach denen mal schaut. Aber diese Generation jetzt, diese Generation Y, diese kinderlosen Frauen, die keine Männer haben, die werden, wer will die noch haben mit 60? Wer will diese alte Pflaume noch haben? Die sitzt dann ganz alleine in ihrer scheiß Zwei-Zimmer-Wohnung und ja, das war's. Game over. Die hat keine Kinder, die besuchen kommen. Die hat keinen Mann. Den hat sie weggeekelt. Der ist schon lange mit Herzinfarkt gestorben oder konnte die Alte nicht mehr ertragen. Also das werden einsame Weihnachten werden. Oh, Theo ist auch da, hallo. Ja, ich sehe das auch so. Für Männer ist es unproblematisch. Also ich werde sehr gut klarkommen. Und ich habe auch für mich verstanden, dass ich alleine auf diese Welt gekommen bin und alleine von dieser Welt wieder gehe. Und dann, wenn ich die Frau am dringendsten bräuchte, wäre das mein schwacher Moment. Und Frauen hassen schwache Männer. Und in dem Moment kann ich mich auf sie sowieso nicht verlassen. Also da denke ich mal, baut man auf Sand. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen tun mir diese Frauen da auch leid. Aber man kann sie halt, wir dürfen sie ja nicht mehr vor sich selbst beschützen, vor ihrem eigenen Wahnsinn. Also, ich hätte ja schon eine Freude daran, irgendwie schon eine Frau vor ihrem eigenen Wahnsinn zu beschützen, aber das hat was mit purer Dominanz zu tun und das darf ich ja gar nicht. Nicht, also um sie, um ihr was Gutes zu wollen quasi. Aber das ist ja, wie gesagt, diese Themen sind ja in unserer Gesellschaft. Alleine, wenn ich zu meiner Freundin gesagt habe, du hast ein Problem, du kannst dich nicht fügen. Das hat ja riesen Probleme ausgelöst. Nee, der will mich überfahren. Ja, das kenne ich schon. Du überfährst mich nicht. Guck, ich habe 4000 Stunden gespielt, wie willst du mich denn überfahren? Aber der Nächste da hinten kann mich erschießen. Er hat aufgegeben, okay. Nee, ich würde das auch nicht machen. Ich würde das auch nicht machen mit den Kindern von einem anderen. Das wäre für mich erstmal auch gar nichts. Und ja, aber wie gesagt, wir Männer, das ist ja so krass, diese gesellschaftlichen Veränderungen. Wir dürfen die Frau ja nicht mal mehr vor sich selbst beschützen. Also wenn ich mit meiner Ex diskutiert habe, kam mir das immer so vor, als hätte ich gegen sie diskutiert. Also gegen ihre Meinung sprechen müssen, um für sie zu sprechen. So war das. Und das ist total krank. Ich hatte eigentlich nur ihre besten Interessen im Sinn. Und musste dafür mit ihr diskutieren. Und diesen ganzen Stress, da bin ich durch mit. Also ich möchte nichts Unbelehrbares mehr belehren. Und als denkender Mann, sage ich mal, kann man die ja nicht einfach machen lassen. Deswegen gibt es ja diese Redewendung, führungslose Frauen verursachen Anarchie und Chaos. Und genau so ist das. Die kaufen mehr Pferde, machen mehr Probleme, gehen mehr shoppen. Jedes Mal, wenn meine Nachbarin Urlaub hatte, eine gute Freundin von meiner Freundin, das Erste, was die Weiber dann gemacht haben, jetzt gehen wir aber shoppen. Das war das Erste, was ihnen eingefallen ist. Erster Tag frei, jetzt lass uns aber schön, jetzt gehen wir aber mal schön wieder lange shoppen. Das haben wir ja lange nicht mehr zusammen gemacht. So, die haben nur Hokuspokus, nur bunte Knete. Also es ist wirklich... meiner Freundin damals den Umzug gemacht hat, da habe ich das erste Mal gesehen, wie viel Klamotten sie noch im Schrank hat mit Preisschild dran. Die hat das nur gekauft aufgrund von Beschäftigungstherapie, also Ablenkungskäufe von Dingen, die sie nie braucht, um die einfach in den Schrank zu hängen. Mit so einem Wesen kann man nichts aufbauen, also es ist unführbar. Wir dürfen es ja auch nicht führen, wir Männer. Und jetzt haben sie jetzt hier erreicht. Ich wollte es immer führen und durfte es nicht. Jetzt will ich es nicht mal mehr führen. Ich habe meiner Ex gesagt, du würdest meine Führung nicht mal mehr kriegen, habe ich gesagt, wenn du mich dafür bezahlst. Das meine ich doch ernst. Selbst wenn sie mich um meine Führung anbettelt, würdest du sie nicht mehr kriegen. Sie hätte sie mal umsonst haben können. Noch Schritte oder nicht? Ja, gegenüber. Ja, so ist es. So ist es. Und ich meine, ich lebe. Ich lebe ja auch quasi davon, dass die Frauen kaufen und konsumieren wollen. Frauen lieben Immobilien. Und wenn die Frau erst die Entscheidung getroffen hat, dass es jetzt soweit ist zu kaufen, dann kann der Mann nur noch nicken. Und dann schreibe ich eine Rechnung über 20.000 Euro. Ich meine, ich lebe ja auch davon. Dahingehend finde ich das sogar gut. Also das Erschreckende ist ja, dass wir den Blue Pillar ja tatsächlich brauchen. Da oben ist noch einer drin. Ja, zu blöd, dass man die Waffe wechseln soll. Ja, das ist so angelegt in der Biologie der Frau. Also, aber da kommt ja auch der Fortschritt her. Das ist ja tatsächlich der Antrieb von uns Männern. Am Ende wollen ja Männer nur das alles erreichen, um dem Weibchen, damit es dem Weibchen gefällt, quasi, damit sie Zugang bekommen zum Weibchen. Und dann kapiert man wahrscheinlich irgendwann, dass der Saft das Auspressen nicht wert ist. So wie Jeff Bezos jetzt zum Beispiel. Der wird jetzt auch gedacht haben, ja toll, 16 Jahre habe ich jetzt mit diese Pflaume investiert und ja, die nimmt die Hälfte von meinem Vermögen mit. Ja, Männer. Ich werde mit Kimber mich jetzt mal auf den Weg machen, die Abendrunde. Also schönen Dank, es hat mir eine Menge Spaß gemacht, muss ich sagen. War cool, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und die Qualität war auch soweit in Ordnung. Aber habt ihr mir am Anfang schon gesagt, dass es akzeptabel war. Also hat mir Spaß gemacht mit euch. Schön, dass ihr da wart, vielen Dank dafür. Und auch vielen Dank für euren Support auf die Videos und die vielen Kommentare. Also wirklich krass. Also dieses kleine Wachstum von meinem kleinen Channel hat mir schon eine Menge Spaß gemacht. Ja, morgen gibt es ein neues Video. Und ich kündige dann auch bei Zeiten wieder den nächsten Livestream an. Sollten wir auf jeden Fall wiederholen. Ja, Männer, ich danke euch. Macht euch noch einen schönen Abend und bleibt auf eurem Weg. Macht's gut. Tschüss.